morning, good morning, good morning, all dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere lieben Freunde. Let's go to verse 24. Lasst uns zu Vers 24 gehen. I can even celebrate the sorrows I have experienced on your behalf. Ich kann sogar die Leiden feiern, die ich um euretwillen erfahren habe. For as I join with you in your difficulties. Denn wenn ich mit euch in euren Schwierigkeiten mitleide, it helps you to discover what lacks in your understanding of the sufferings of Jesus Christ experienced for his body, the church. Hilft euch das zu entdecken, was in eurem Verständnis der Leiden, die Jesus Christus für seinen Leib, die Gemeinde, erfahren hat, fehlt. This is an amazing statement. Das ist eine fantastische Aussage. Look at this. Schau mal. I can celebrate the sorrows I've experienced on your behalf. Ich kann sogar die Leiden feiern, die ich um euretwillen erfahren habe. I mean, how many people celebrate sorrows? Wie viele Leute feiern Leid? I mean, Paul did. Paulus tat es. Because he understood the bigger picture. Er verstand das größere Bild. Do you know, Paul actually was a person who celebrated suffering. Paulus hat Leid wirklich gefeiert. That's why he could achieve so much for the gospel. Deshalb konnte er so viel für das Evangelium erreichen. You know, Paul understood that the bigger picture is suffering equals glory. Paulus verstand, dass Leid gleich Herrlichkeit das größere Bild ist. Now, not just any kind of suffering. Nicht irgendein Leiden. Look, he says, I celebrate the sorrows I've experienced on your behalf. Schau, er sagt, ich kann sogar die Leiden feiern, die ich um euretwillen erfahren habe. But why does he celebrate? Aber warum feiert er? Because he says, if I join, as I join in your difficulties. Er sagt, denn wenn ich mit euch in euren Schwierigkeiten mitleide. It helps you to discover what lacks in your understanding of the sufferings of Christ. Hilft euch, das zu entdecken, was in eurem Verständnis der Leiden, die Jesus Christus für seinen Leib, die Kirche, erfahren hat, fehlt. You know, Paul loved the church so deeply. Paulus liebte die Gemeinde so sehr. That for him to understand that if the church really grows in her understanding of the sufferings of Jesus. Dass für ihn, wenn die Gemeinde wirklich in ihrem Verständnis der Leiden Jesu wächst. And what the sufferings of Jesus did for her. Und was die Leiden Jesu für sie getan haben. He considered suffering for that purpose an incredible honor. Leiden zu diesem Zweck eine unbeschreibliche Ehre für ihn darstellen. Do you know Romans 8:18 has become one of my verses that I love so deeply. Römer 8, Vers 18 wurde zu einem der Verse, die ich zutiefst liebe. I consider the momentary sufferings of this world. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nothing compared to the glory. Nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, that awaits for me. Die an uns offenbart werden soll. You know, we all suffer. Wir leiden alle. Some of us suffer because we've just made stupid decisions. Einige leiden, weil sie dumme Entscheidungen getroffen haben. Others suffer because other people do mean things to us. Andere leiden, weil Menschen ihnen Böses antun. Others suffer because of things for Jesus. Andere leiden wegen etwas für Jesus. But suffering is basically unavoidable. Aber Leid ist im Grunde unvermeidbar. And I found that true Christianity uses suffering. Ich entdeckte, dass die wahre Christenheit Leiden nutzt. Look, if my suffering has an incredible purpose, then I can rejoice in it and I can celebrate it. Schau, wenn mein Leiden einen herrlichen Sinn hat, dann kann ich mich darüber freuen und es feiern. And Paul didn't look at the suffering, he looked at the bigger picture. Und Paulus schaute nicht auf das Leiden, er schaute auf das große Gesamtbild. He said, this suffering is going to do something very powerful for the church, which I love so deeply. Er sagte, dieses Leiden bewirkt etwas sehr Kraftvolles für die Gemeinde, die ich so sehr liebe. You know, once I understand that I can use my suffering, for me, suffering wasn't the trouble anymore that it used to be before. Als ich verstand, dass ich mein Leiden verwenden kann, beunruhigte es mich nicht mehr so wie vorher. I don't think Christians should just endure suffering, you know, with a lot of faith and the strength of God. I don't think so. Ich glaube nicht, dass Christen Leiden einfach mit viel Glauben und Kraft Gottes erdulden sollten. I think Christians need to use their suffering. Ich glaube, Christen sollten ihr Leid nutzen. So whatever you pass through, ask the Lord how you can use that suffering you're passing through right now. Was auch immer du gerade durchmachst, frage den Herrn, wie du dieses Leiden nutzen kannst. Now listen, I don't believe that God is making you sick so that you can learn something. I don't believe that. Hör zu, ich glaube nicht, dass Gott dich krank macht, damit du etwas lernen kannst. Das glaube ich überhaupt nicht. God doesn't do these things. So etwas macht Gott nicht. But if you are sick for whatever reason. Aber wenn du aus irgendeinem Grund krank bist. Don't just endure it, use it. Dann erdulde es nicht nur, Nutze es. How can I use sickness, Reinhard? Reinhard, wie kann ich Krankheit nutzen? Well, through sickness you can learn to walk by radical faith so you can get healed. Erstens kannst du lernen, in radikalem Glauben zu leben, damit du geheilt wirst. Through sickness you can learn to have more compassion on the others who are suffering. Durch Krankheit kannst du lernen, mehr Mitgefühl mit anderen zu haben, die leiden. Through sickness you can learn to stop destroying your own body. Du kannst dadurch lernen, aufzuhören, deinen eigenen Körper zu zerstören. You see, well, God has nothing to do with it, but every suffering we have to use. Siehst du, Gott hat nichts damit zu tun. Wir sollten aber jedes Leiden verwenden. Otherwise suffering will just break us. Sonst wird das Leid uns nur kaputt machen. And Paul understood this. Und Paulus verstand das. He says, I celebrated because I experienced this on your behalf. Er sagte, ich feiere das, weil ich es um euretwillen erdulde. You know, Paul could have run away from sufferings many times. Paulus hätte etliche Male dem Leiden entgehen können. But he realized it's for the betterment, for the advance of the church. Aber er merkte, dass es zum Wohle und zum Vorteil für die Gemeinde ist. You know, for instance, zum Beispiel, my abuse as a child was never the will of God. It hurt God. Mein Missbrauch als Kind war niemals der Wille Gottes. Es schmerzte ihn. Now I can live as a victim of the past of my childhood. Ich kann nun als Opfer meiner Vergangenheit bzw. Kindheit leben. Or I can leave my past behind. Oder ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Get healed in my heart. Werde in meinem Herzen geheilt. And use my suffering for all the abused children in the world. Und nutze mein Leiden für all die missbrauchten Kinder in der Welt. So now I can celebrate my suffering. Jetzt kann ich mein Leiden also feiern. Because others can now be powerfully impacted. Denn andere können jetzt kraftvoll davon profitieren. So the church really has to learn how to suffer with dignity. Die Gemeinde muss wirklich lernen, mit Würde zu leiden. Remember, I'm never saying that God is the author of the suffering. I'm not saying that. Denk daran, ich sage niemals, dass Gott der Urheber von Leid ist. Das sage ich nicht. But never allow suffering to make you bitter. Aber erlaube dem Leid niemals, dich bitter zu machen. Never allow suffering to mess up your future. Erlaube Leid niemals, deine Zukunft zu ruinieren. But use it, don't waste it. Sondern verwende es, statt es zu verschwenden. And then you can be an incredible person for the kingdom. Of God. Dann kannst du eine unglaubliche Person für das Reich Gottes werden. When I learned that, als ich das lernte, it took the pain out of suffering for me. Entfernte es das Quälende aus meinem Leiden. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.